Handy im Flugmodus. Das ist schon das Wichtigste. Aufnehmen tut er auch. Ja, diesmal nimmt er auch auf. Ja, wir wollen heute mal Lucky Day for User versuchen. Vom Geokränzchen Buchholz. Ein 3,54er Regular. Das hört sich doch schon mal alles sehr vielversprechend an. Ja, genau. 13.11.2009. Ein Glückstag für User und Lucky. Da haben die beiden den Bund der Ehe geschlossen. Sollte selbstverständlich sein, dass der FTF den beiden vorbehalten ist. Und davon gibt es ja mal ganz viele von diesen Caches. Da würde ich mir eins wünschen. Stellt die doch einfach ein. Lasst die den, der den FTF machen will, machen. Und publisht sie erst dann. Ja, 3 Kilometer, 12 Stationen plus Final. Ich glaube, das wird ganz spannend hier. Mal sehen, was dazu kommt. Dann noch viel Text, aber das lese ich ja eh immer nicht. Ich hoffe, das Wetter hält sich heute. Ja, aber guck mal, da vorne bewirkt sich oder bezieht sich ganz schön da oben vor der Sonne. Ich dachte schon, du hättest den mit versteckt hier. Nee, als der versteckt wurde, da hatte ich leider echt keine Zeit, hätte ich gerne mitgenommen. Halt, hier muss es schon irgendwo. Ja, kein hin. Nö, da steht eigentlich nur so mehr oder weniger Station 1 und dann mach mal. Ich meine, es ist ja ein 4, 3,5 oder sowas. 3,5, 4 ist das. 3,5, 4? Ja, das ist ja Kindergraben. Genau. Du weißt doch, Station 1 ist immer die schwierigste. Weil man noch... Alter, da ist sicherlich irgendwie ein kleines Döschen oder so versteckt. Ja, was haben wir denn? Wir haben einen schönen... Was ist das? Ein Brunnen. Der sieht auch danach aus, als wenn er eigentlich das Versteck sein müsste. Aber so 8 Meter im Off, aber das passt ja eigentlich noch. Wir stehen hier vor einem kleinen Lost Place. Ach ja, das Ding ist ja leer. Warum ist das denn noch nicht bedost? Stimmt, so ein kleines süßes Hexenhäuschen. Da wohnt aber schon länger keiner mehr drin. Ja, hier ist eine große Natursteinmauer. Hier ist auch ein großer Brunnen. Und all das blühte sich für ein Versteck an. Das geht schon in Richtung Small, was wir hier so finden müssen. Da ist irgendwie eine Beschreibung drin. Die Listing-Koordinate ist die erste Station und folgend findest du Hinweise, wie du an den benannten Stationen die Koordinaten der Folgestation ermitteln kannst. Ja. Ansonsten suche an den Koordinaten, um für die nächste Station einen Hinweis oder eine Koordinate zu erhalten. Du hast ja ungeahnte Möglichkeiten, also allein durch das Laub und so. Mhm. Ja, wie? Das ist ein 3er-Cache, das ist eine Platzierung. 3,5er. Ja, ich warte auf euch, ich muss auf die Mikros aufpassen. Ich finde die Feldsteinmauer hier in der Nähe ist echt böse. Kann man ja tagelang. Hast du das? Ja, da wirst du hier noch von Buggeln begafft. Das ist ja wieder. Dass der irgendwann guckt, ist mir klar. Würde mich jetzt auch irritieren, wenn da am Arsch der Welt irgendwelche Touristen sich einen völlig uninteressanten Brunnen und Steine in der Feldmauer angucken. Genau, so paramilitärisch vorbereitet, Rucksack, Seitentäschchen. Es gibt selbst in völlig vermuggelten Gebieten noch interessante Versteckideen. Ich hatte mal ein Foto von HAL gesehen. Das war irgendwie so eine Verkehrszulassungsstelle. Und ein Schaufenster von dieser Schilderprägestelle. Ein Schild, das die Koordinaten von der nächsten Station angegeben hat. Das hat sich natürlich so perfekt in die Umgebung eingefügt, dass die meisten Leute es schlichtweg nicht gesehen haben. Ja, das glaube ich. Und dieser Irrwicht 08 ist da jetzt wohl der neue Lost Place Spezialist. Sollen sie ihn noch feiern, weil er wirklich einen schönen Cache gelegt hat, ist doch okay. Ja, was mich ein bisschen irritierte, wobei, okay, ist ja sein Problem oder seine Sache. Ganz unten drunter und dann stand dann, er will auch, oder dass er verbietet, so in der Art, er verbietet und er untersagt, das veröffentliche jedweder Bilder und Filme über diesen Verlauf. Ich habe mir erstmal angemeldet, ob das jetzt zur Geschichte gehören soll oder ob er das ernst meinen will, weil wenn er sagt, er möchte das nicht, finde ich das okay, weil der Cache hat mir viel Spaß bereitet, dann verzichte ich auch wirklich auf die Veröffentlichung des Films. Nur wenn ich das will, was will er denn dagegen machen genau? Kann er nichts gegen machen. Eben, also... Ja, so. Irgendjemand großartig spoilert, das gab es ja auch schon, es gab auch dieses Spoiler-Block. Ja, aber ich mag dieses immer gleich, ich verbiete. Das mag ich immer nicht. Der hat nichts zu verbieten, also das muss man ja auch realistisch. Jetzt kommt der nächste, hier bist du rundum beobachtet, das ist echt abartig. Aber wirklich überall an den Fenstern stehe ich und gucke, wie viel los an, ich filme. Das ist geil. Ja, 10. Station. Da ist zum Beispiel der Buchstabe L zu ermitteln. Kann ich aber nicht sagen. Das vielleicht kann ja nur vorher die 10. Station machen. Ja. Nee, aber noch ein Schild sein mit den Koordinaten. Ja, irgendwie fehlen uns die Koordinaten. Jetzt kommen wir ja nicht zur 3. Station. Hm? Denn dann fängt er ja erst an mit Crashen, Koran-Sachen. Ja, wobei ich sagen muss, liebe Ona, ihr habt das wirklich schön versteckt, aber das Problem ist, dass hier rundherum die Leute an den Fenstern stehen und gucken, was man macht. Das ist echt unfassbar. Haben wir für die 3. Station irgendeinen Hinweis, dass man erstmal weitergehen könnte? Weil ich habe jetzt echt keine Lust, einen Spiegel rauszuholen, während die Tante jetzt wirklich sich die Füße platt steht da am Fenster und die ganze Zeit rüber. Jetzt raucht er auch noch unauffällig, damit er das besser sehen kann. Fahre ich jetzt mal eben auf den Flugmodus und Lass mir mal einen Tipp geben zur dritten Station, weil hier wirklich suchen macht ja nur keinen Spaß. Nee, ich würde sonst gerne mal oben drauf auch nochmal spiegeln und alles, aber solange hier, die stehen hier wie gerne Fenster und gucken, ich fasse es nicht. Ist das die einzige oder stehen sie noch irgendwo anders auch noch? Ich hätte heute auch gerne auf den Telefonjoker verzichtet, also grundsätzlich, aber nicht, wenn wir hier den Cash verbrennen, weil die Leute einen schon begaffen. So? Ich höre jetzt beim Telefonjoker zu. Und erste Station ging ja noch, da der Opi, der uns ein bisschen beobachtet hat, der kann ja nicht viel anrichten. Zweite Station, da steht jetzt schon die erste Frau hier in der Fenster und hat sich mal eine Zigarette angezündet, weil sie glaubt, das dauert länger. Magst du uns da vielleicht mal einen Tipp zur dritten Station geben, weil so macht das gerade wenig Spaß und ich hoffe mal, wir sind gleich raus aus dem Ort, dass wir dann in Ruhe suchen können. Wobei ich sehe hier gerade quer durch den Ort ist, ich glaube, die Frage erledigt. Ja, da müssen wir hin und von da aus wissen wir dann ja, wo die vierte Station ist, dann passt das ja. Woher weißt du, dass wir da hin müssen? Ich habe gerade das Listing gelesen und das steht hier drin, an der dritten Station findest du A, B oder C. Ja. Und dann stehen die Koordinaten für die vierte Station hier im Listing. Was kannst du hier auf dem Grundstück stehen sehen? Die richtige Antwort zeigt dir die Koordinaten der vierten Station. Das heißt, wir fassen das mal kurz zusammen, das alles andere schneide ich weg. Station 3 haben wir zwar nichts gefunden, weil wir da, die steht da wirklich und raucht von, die guckt immer noch, wo wir hingehen. Um da nichts zu verbrennen, sollte der Telefonjoker helfen, war aber gar nicht nötig dann, weil wir das nächste Ziel entdeckt haben. Dies hier ist die dritte. Ja. So ist das gemeint. Ja, dann ist natürlich richtig. Und du hast jetzt die Koordinaten gerade für die vierte eingegeben, also so verstehe ich das jetzt mal. Ja, ist ja richtig. So hat das ja dann auch plötzlich gesagt. Aber man muss einen Moment drüber nachdenken. Das geht mir auch gerade so. Oh ja, das sieht eher, ja. Vielleicht sollte man da einfach stehen und suchen. Das kann aber sein, ja. Ich meine, die Jungs, die das versteckt haben, haben ja einige Erfahrungen. Also wir reden ja nur nicht von blutigen Einsteigern. Ja, nee, aber das kann ja Absicht sein. Wir sollen da Leute runterkommen. Ja, stimmt. Wir hatten das gerade gestern. Wir haben einen Nano im Wald gesucht. Hatten den in der Hand und da drin war dann der Hinweis für die nächste Station. Mhm. Und während wir den in der Hand hatten und dann gerechnet hatten, wie denn der Hinweis da zu interpretieren ist, spricht uns eine Frau völlig entsetzt an, was wir denn da machen. Dann sagt Jürgen ganz entspannt, naja, wir vermessen hier den Baum. Ja, wieso? Die war völlig entsetzt, was wir da tun. Und wir hatten beide halt jeweils einen GPS-Empfänger in der Hand und ich mein Handy. Mehr nicht. Was Pech ist, erzählte mir Pixel gestern. Ja. War irgendwo auf einer Autobahnraststätte, ja hier gleich links hoch, ja, auf einer Autobahnraststätte. Mhm. Und da war so das typische Versteck an diesen Telefonzellen, die so offen sind, ne? Ja. Da hast du doch unten drunter immer die Möglichkeit, den reinzuklemmen. Ja. Ja, und er hat den auch gerade in der Hand und er schreibt, will den gerade wieder hin tun, hält hinter ihm Auto, konnte natürlich nichts machen. Dreht sich um, große Beschriftung, Telefonzellenreinigung. Nein. Ja, doch. Stand er dann noch schon eine Weile, bis er ihn wieder verstecken konnte. Oh, ja, ne? Das Gesicht hätte ich gerne gesehen. Wir haben gestern diesen Nanomania gemacht in Buxtehude. Ja. Der hat echt Spaß gemacht. Ich habe ja gesagt, also für Nano fand ich die trotzdem gelungen, ne? Die letzte Station schien weg zu sein, da haben wir eine ganze Weile gesucht und das, wo es dran versteckt sein müsste, stand im Wasser. Da haben wir nochmal angerufen und nachgefragt, ob es vielleicht im Boden hier ist, dann hätten wir eine Chance gehabt. Aber er sagte, eigentlich ist die Station so groß. Ja, war so irgendwie, ne? Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ja. Also die hätten wir eigentlich finden müssen, der scheint wirklich weg zu sein, der Hinweis. Aber dann sind wir zum Finale hin und da haben wir wirklich noch eine ganze Weile gesucht, weil das Versteck ist echt klasse. Also ich fand... runter rechts müssen wir ein Stück. Aber der ganze Cache, ich sag ja, das ist ja aber so, Leute, manche verstehen das auch nicht. Er schrieb damals ja auch mehr oder weniger, dass er extra was gelegt hat, weil so viele sich drüber aufregen. Das hat gar nichts mit Aufregen zu tun. Der Cache ist gut gemacht, dann ist auch ein Nano okay. Ja, vor allem hat der genaue Koordinaten. Ja, nur ein Nano irgendwo ein Schild zu klatschen, ohne Hint, ohne alles. Sorry, aber noch schlimmer im Wald irgendwo. Das ist einfach... Und der Cache, der hat mir auch gut gefallen, doch. Den habe ich sogar mit Heike gemacht und die mag Nanos ja nun gar nicht. Ja, diese Gegend gefällt mir schon besser hier. Aber wer weiß, vielleicht steht hier auch noch irgendwo Oma in der Ecke und guckt. Wie weißt du, dass da ein Behälter versteckt ist mit den Koordinaten zu weiteren? Das hat was von Lost Place, das stimmt. Was war hier? Für was? Für einen Pater und eine Nonne? Oder? Das sind hier die Toiletten. Achso, wir haben die Klos der Abtei gefunden. Obwohl im Moment sind Witze über Religionen gefährlich. Obwohl, wenn der Kachelmann unschuldig ist, dann sollten sie mal überlegen, was sie ihm da angetan haben, die Presse. Da bleibt doch immer was von hängen. Das ist sogar beabsichtigt. Das ist die Rache der kleinen Frau. Das ist auch interessant zu sehen, wie sich die Lager spalten da, ne? Es ist nur nichts wirklich rausgekommen, was da angeblich gelaufen wäre. Ob er der böse Mensch ist oder nicht. Und trotzdem gibt es Leute, die ihn gleich verteufeln. Ja, ja, ja. So nach dem Motto, wir haben schon immer gewusst, der hat so viele Hochs gemeldet, da musste er so, ach, diese ganzen kleinen Scheißwitzchen. Ja, aber es war schon, es finde schon abartig. Also, ich weiß nicht, ob es war oder nicht war, keine Ahnung. Ja, hier ist er. Ja, aber das ist doch wohl nicht zufällig so. Ich glaube kaum, dass der Deckel original so gekauft wurde. Aber so finde ich das auch, guck mal, so, obwohl wir im tiefsten Wald sind, dann nehmen sie ihre Hunde an den, obwohl das nur einer ist, der kann ja nun höchstens in die Kniescheibe beißen, aber also so muss es eigentlich sein. Ja, das ist halt gefährlich, die Klären. Ja, aber wenn du in die Stadt gehst, die kommen da mit 6 Hunden entgegen, die lassen sie auch alle laufen, die wollen die dann alle einmal im Schritt schnüffeln, was ich immer besonders schön finde. Na gut, das liegt in der Natur. Ja, aber ich weiß, ich mag eigentlich sogar Hunde, aber was das Problem sind, die Härchen. Also wenn man Nieten einsetzt, sollte man es dazu schreiben, fairerweise. Weil sonst ist es einfach, natürlich denken viele. Ich habe es nicht gemacht. Viele denken, natürlich ist es gemuggelt und dann... Ja, wenn du eine Niete machst, dann legst du auch ein Zettelchen rein. Das meine ich. Oder schreibst du es. Ja. Also das ja. Weil jetzt hier hätte ich auf die Box erwartet, die passt optimal von der Größe dahin. Was war das hier, Station 4? Tja, jetzt wissen wir nicht... Für uns gerade selbst verscheißern? Ach nee, ob wir verscheißert werden? Wir haben eigentlich genau das gefunden, wo man das erwartet hätte. Sagen wir mal, es läuft nicht vollkommen rund. 12 Stationen, wir sind gerade bei 4. Das kann ein heiteres Teil werden. Lass die Natur bitte intakt, nö. Aber ein Scherz. Hier triffst du auf einen Mini-Lost Place. Bei dem uns der Begriff Rattenloch eingefallen. Ansonsten suchst du hier einen Behälter mit den Koordinaten zur 5. Station. So, das Ding hier ist keine Niete. Das, was da reingehört, ist jetzt weg. Das fasse ich nicht. Das heißt, Station 4 ist gemuckelt? Station 4 ist gemuckelt. Kannst du mir mal erklären, wie das einer aus Versehen findet? Obwohl doch, ja, wenn es nicht getarnt ist und du stehst direkt davor, kannst du das tatsächlich unter Umständen vielleicht sehen. Ja. Das ist natürlich ärgerlich. Hast du irgendwelche weiteren Hinweise, was wir da machen können? Ja. Okay, halt. So, was haben wir jetzt? Station 4 haben wir jetzt. Und unten ist schon was hingelegt. So, Station. Ja, mit den Stationen habe ich es immer nicht so. Ich glaube 5. Ja, aber wir haben ja, ein bisschen spoilern darf man nochmal. Wir haben ja unser Äffchen mit. So ganz ohne ist das Ding nicht, ne? Oh, also Station 5 ist wirklich ganz schön heftig. Und zwar nicht, weil Marco das nicht könnte, sondern weil das da oben wirklich... Boah, da mal gar nicht hingucken. Beschreib mal die Umgebung schon mal, dass man auch mal ein bisschen davon weiß, wie es hier aussieht. Also nach dem Anfang, nachdem wir so ein bisschen in dem Dorf laufen mussten, was nicht so schön war... Oh, hier ist windig. Ich muss mal meine Kapuze hochmachen, das Mikro ein bisschen schützen. Sind wir jetzt schon raus ins Waldstück, rundherum Felder. Man sieht ein bisschen da hinten Dorf, aber wenig. Aber insgesamt kommt man sich hier schon... kommt man sich schon sehr grün vor hier. Der Wald im Hintergrund. Also das ist eine sehr schöne Ecke hier gewählt. Da muss man ganz klar sagen. Also das Ding ist schon, Station 5 ist wirklich nicht ohne, wenn ich mir das so angucke. Ja, machen Sie ja auch einen Hinweis. Ja, ist ja auch ein, was ist das für ein Vierer? T4? Ja, also war ja relativ, ja, also, ja, absolut. Wobei, weißt du, bei D4 oder T4, bei beiden kannst du eigentlich sowieso nichts mehr meckern. Da weißt du, es kann sowas auf dich zukommen und dann entweder lebst du damit oder lässt du eine Cache, sehe ich auch so. Also, wobei der echt schon mal eine Herausforderung ist. Also, das ist nicht gerade langweilig hier. Doch schon ganz okay mit der Wertung dann. Okay, also nochmal 3121, ne? Könnte ich auch mal drin lassen im Podcast. So. Gucken, ob einer reagiert. Dann wissen wir, wer das alles hört. Also kommen wir auf Schnierstationen. Waren das 12? Ja, das heißt, 12 Stationen plus Finale. Das heißt, man kann sagen, nach 5 Stationen, dass er schon mal seine T-Wertung absolut erfüllt. Die D-Wertung ist ja mit dem da hinten auch schon ganz gut. Die kommt noch. Ja, aber auch das, wenn das Gemuggelte versteckt, wie gesagt, wenn das richtig getarnt ist, brauchst du es nicht so ohne. Ja, fürchterlich. Also Norden Hamburg ist noch mehr, hier geht's noch. Das Problem ist ja auch einfach, klar, sollen ja auch gemacht werden, warum denn auch nicht? Aber nicht in den Massen. Vor allen Dingen, wenn ich 10 Bäume bestückt, wo ist denn der Unterschied zwischen Baum 1 und Baum 10? Ein Stein wurde ja gerade gestern wieder gefunden, den ja. Wir Sonntag gemacht haben. Und da stand jetzt wieder drin, der 8. für heute. Ja, das war auch wieder so ein, ich hole mir einen runter, weil ich gleich 9 habe, ey. Oh Mann. Ach, dieses länger, weiter. Aber weißt du, das sind die, die wirklich nach einem Jahr verschwinden, weil sie dann nämlich merken, die kriegen die letzten schon irgendwann nicht mehr getoppt. Weil irgendwann ist Schluss. Dann hat so ein Cache eine Schwierigkeit erreicht und dann geht nichts mehr. Es sei denn, du willst jetzt da im Nepal auf diesen 7000er hoch oder so. Aber diese, ich meine, klar, ein paar Klettercaches ist ja gut, aber ich kann natürlich auch so manche aus dem Norden Hamburgs verstehen, die so ein bisschen den Hals dicke haben, wenn da so 20 Stück nebeneinander gelegt werden und kein anderer mehr hinpasst und nur noch 5er. Ich finde, wir fangen hier nochmal wieder an, in 3 Meter Höhe die Bäume zu bedosen. Aber richtig schon auf die Kacke hauen. Das ist im Moment voll modern. Auch in Twitter habe ich jetzt die ersten Endfollowed, weil ich es echt nicht mehr ertragen kann. Da liest du nur noch, oh, heute 60, oh, heute 80. Ja, super. Und was passiert dann? Ja, ich meine, es gibt da Leute, die das brauchen. Ne? Ja, sollen sie ja auch. Aber das finde ich auch ganz okay. Manche haben halt Bock drauf, viel zu machen. Sollen sie. Also jeder, wie er will. Aber dieses, oh, dieses Verkünden auf allen Medien, ne? Oh. Mal ist das ja okay, aber jeden Tag das zu lesen, ey. Ich werde fast alle rausgeschmissen, die ständig twittern, Found the Geocache GC sowieso. Ja, das habe ich von Anfang an gemacht, das ist ja noch schlimmer, ja. Das ist aber richtig übel, also ich meine, im Moment twitter ja nicht so viel. Der Sandmann wollte mir ja nicht glauben, dass ich jetzt keine Kommentare mehr schreiben werde. Ich habe mich das gestern noch versichert, mach ja komisch klingen, gesagt, glaub mir, ich werde es trotzdem durchziehen diesmal, das hat einfach keinen Sinn. Da wird so viel rumbepöbelt und besser wird es trotzdem nicht. Wir erzählen immer alle, dass sie nur noch Genusscacher sind. Und eine Woche später haben sie wieder 800 Founds. Davon ist der höchste in 1,5 war. Also, ja, super. Ja, 800 Genossen. Ja, genau. 800 haben sie einen Genuss mitgeschrieben, aller schnell gefunden. Ja, genau. Das Gefühl habe ich dann auch. Aber ich habe da echt kein Problem mit. Aber dann kann man auch zu stehen, wenn man Bock hat, das auf Zahlen zu machen. Ich habe ja auch ein iPod, vielleicht sollte ich das auch mal probieren. Die GC-Anwendung ist genau die gleiche, nur dass du halt keinen GPS-Empfänger drin hast. Ja, aber das ist eine viel geilere Auflösung als auf meinem Handy. Ich glaube, ich werde auch mal meinen iPod benutzen müssen, den Touch. Ja, ja. Ja. Prinzip, das ist das normale, was du für das iPhone auch kriegst. Ne? So, über WLAN kannst du dir Pocket-Queries runterziehen. Ne? So, und dann gehst du halt hier auf Gespeicherte. Ne? Lucky Loser, ne? Und hier hast du alles. Cool. Log-Einträge und Beschreibung. Ne? Dann waren wir jetzt drin. Ne? Das Ding muss ich mir angucken. Das sieht interessant, das ist überhaupt eine Idee. Also ich habe mit dem jetzigen Handy ist einfach die Schrift zu klein. Und ich bin sonst auch kein Apple-Jünger, aber diesen iPod Touch habe ich jetzt seit über einem Jahr. Und den, ich glaube, den würde ich nur unter Waffengewalt hergeben. Hier steht sie. Hier siehst du ein Objekt, mit dessen Hilfe du eine Peilung zur 7. Station vornehmen kannst. Oh, das kann ich mal gut aufnehmen jetzt, dieses Piepen. Alle geben jetzt wichtig die Projektion ein. Bei mir piept's nicht. Hast du ausgestellt? Ja, klar. Bei mir auch. Ist auch ausgestellt. Ja, siehst mal, für Podcast scheiße. Da muss erst einer aus Berlin kommen und muss den Piepton zu besorgen beim Peilen. Das heißt, wir laufen hier immer noch durch echt schöne Gegend, muss ich ja sagen. Die haben sich eine schöne Location ausgesucht. Die kurze Muggelärger am Anfang wäre schon verflogen. Ja, da können sie auch nichts für letztendlich. Also wenn da wirklich, wenn es so gedacht ist, dass man Station 3 von 2 aus sehen soll, dann macht das ja auch Sinn. Dann ist ja scheißegal, soll das ganze Dorf da stehen. Ich meine, können sie da ein paar Buchstaben vielleicht finden und das können sie glücklich machen. Ja. Da steht vermutlich das ganze Dorf davon mal ab. Die heißen da vermutlich auch alle gleich. Ich sag ja mal, wenn der Vater auch gleichzeitig der Bruder ist, dann ist das schlecht, dann sollte man auch drüber nachdenken. Wie ich sagte gestern irgendwie, genetische Pool ist noch nicht so breit gestreut. Das ist die nette Formulierung dafür. Kannst du natürlich einen Muggel zum Wahnsinn treiben, wenn du direkt vor seiner Tür was verspätst, was er nicht findet. Und immer wieder kommen da Leute und suchen und gucken, genau. Das habe ich auch schon. Genau, das habe ich auch schon mal gedacht. Wenn du so einen richtig echt nicht abkannst, dann lege ich ihm wirklich einen Cache in den Garten. Und schreib dazu nur nachts machbar. Und dann wird er noch einen Köter an. Ja, genau. Der so ununterbrochen dann am Bellen ist. Ja, hattest du mal irgendwelche Buchstaben? Ja. Ach so. Ja, stimmt. Kann ich den Hinweis wieder reinfangen? Ist aber nicht so schwierig. Ach, wozu? Ich dachte, die werden rausgenommen, habe ich an Station 3 so gelernt. Aber das ist süß gemacht, ja. Ja, also Station 7 gefällt mir, also ist fast auffälliger, als wenn die offen ist. So, das, genau. Station 7 gefällt mir also so mit, sehr gut. Das ist ein cooles Versteck. Auch aber genau richtig für einen schönen sonnigen Nachmittag hier durch den Wald zu flanieren. Die Sonne fehlt uns noch, aber ansonsten. Ja, wir haben ja noch fast noch ein FDF gemacht. Nee, 5. Und das sind Schwerin, also ich meine... Als wir ankamen, standen da schon 4 Autos. Da habe ich schon gedacht, komm, wir gucken jetzt hoch und wenn die alle rumlaufen, drehen wir gleich wieder um. Wir kamen da hoch, wir haben auf dem Gelände nicht einen getroffen. Ja, das ist schon mal. Ja, hier bei 1000, ne, das kulminierte dann auch so an der Stelle, dort, ne, wo der Bunker war. Ne, da kamen gleich 3 Truppen, ne, aufeinander. Ja, 3 Personen. Aber das war ja ganz passend. Dann in den Bunker musst du Hinweise finden. Ja. Also A gleich 1 und so weiter. Ja. Und an der Station davor gab es dann die Formel, wie du denn diese Zahl einzusetzen hast. Ja. Und die hatten die Station nicht gefunden, hatten aber nur starke Vorlampe und haben im Bunker die Leute alle schön abgeschüttet. Und kriegen das andersrum. Das ist natürlich cool, ja. Jürgen hat ratzfatz die Station gefunden und die Formel dazu dann mit entdeckt. Und wir sind dann gesagt, hey, das sind doch meine Grenzen. Also wir hätten auch gerne welche getroffen, weil bei Station 1 haben wir uns super schwer getan. Also, und dabei war der Versteck war einfach. Also, das ist ja die einfachste. Ne? Ja, und das Erste. Das Erste ist sowieso immer das Schwierigste, weil du noch nicht so genau weißt, wie der Owner tickt. Und dann hatten wir noch Station 4, also da haben wir uns aufgeregt. Alle hatten das Teil, wo es draufsteht, in der Hand und keiner hat sie gesehen. Ich glaube, Pixel hat es sogar fotografiert oder so. Also, ein Foto hatte Alex nochmal in seinem Blog. Ist angeschrieben worden, ich glaube, dein Cache ist weg. Ich habe die Ecke nochmal fotografiert, wo ich gesucht habe. Ja. Und auf dem Foto war der Cache zu sehen. Wie peinlich. Ich muss heute gucken, der hat den ersten Film irgendwie reingestellt von irgendwas, mit dem Zelt oder irgendwie. Ich weiß gar nicht, irgendeinen Film hat er wieder neu reingestellt. Der Unterschied zwischen einem Geocache und einem... Das war der Vorredner, den habe ich auch noch nicht gesehen. Und jetzt hat er noch einen zweiten. Ich glaube, das geht, ich weiß gar nicht, was da geht. Aber er hat einen zweiten auch noch drin. So, nee, eigentlich bin ich jetzt fast genau da. Das Ding da hinten ist fast ein bisschen weit weg. Was haben wir denn? Station 8 muss das ja sein, ne? Und jetzt habe ich es, glaube ich, gerade gefunden. Nee, schade, irgendwie so versteckt. Ja. Ja, der ist gut. Hier ist so ein Hin und Her der Gefühle. Erst denkst du, du hast es. Ja, der ist gut. Ja, der ist echt klasse. Also das hat was. Was steht da? Ich habe lange gewartet. Gundermax. Hä? Auf was hat er denn gewartet? Auf schönes Wetter oder auf Station 9? Die kamen nicht vorbei, oder? Keine Ahnung, was er meint. Und jetzt haben wir hier so komische... Hier muss man die Koordinaten etwas umformen. Das ist ja dezente Geräuschkulisse. Da haben sie sich bestimmt drum gestritten, wer diese Tarnung hier vorbereiten sollte. Das war Station 8. Das war bis jetzt die witzigste Tarnung. So, jetzt sind wir schon mitten im Wald. Wird, glaube ich, eh noch ein Jahr liegen. Und irgendwann wird den einer finden und dann wirst du ganz überraschend spüren, wie danach hordenweise der gefunden wird. Ja. Weil sie denen alle plötzlich die Lösung sich ausgefuchst haben. Die Watchlist bedeutet ja auch nicht, auch wenn er das glaubt, die Watchlist bedeutet ja nicht, dass diese 20 Leute, die sich den angucken, sich dafür interessieren. Die warten, dass der Erste ihn findet, dann sie wissen, damit sie wissen, wer das ist und ob sie von dem die Koordinaten. Du machst dann solche Caches sowohl auf die Ignore als auch auf die Watchlist legen. Ja, mache ich öfter. Weil ich die nicht immer wieder im Pocket Query haben will. Dann verschwindet er auch aus der Landkarte und so weiter. Ja, genau. Doch mal gefunden wird, dann kriegst du ja mal die Info. Ja. Und solange hast du nicht vor der Nase hängt. Und heute ganz ehrlich, also ich kenne ganz wenige, die wirklich noch interessiert sind an Caches, wo du 2-3 Wochen brauchst, um die zu lösen. Ich will raus in den Wald und das geht den meisten so. Ja. Das macht auch keinen Sinn. So ein Cache, der dann wochenlang nicht gefunden wird, mich stört er auch nicht. Was soll's denn? Pff. Wir lösen den jetzt auf anderen Wege. Wir leben da. Rasterfahndung. Ja, wir leben da eine Rasterfahndungsserie. Wir können hier mal reingehen. Ja, ich habe die Dings nicht eingegeben diesmal. Ich verlasse mich auf euch. Also ich weiß nicht, ich habe immer noch keinen kennengelernt, der Mysteries wirklich mag. Das liegt jetzt auch nicht dran, dass die alle aus meinem Umfeld wären und alle so sind wie ich oder so, sondern auch so, die man mal kennenlernen. Da höre ich überall nur, oh, hör bloß auf mit dem Scheiß. Gut, dass es mittlerweile so viele gibt, dass man die ignorieren kann. Ich hatte das mal in Wien, da wo ich zu Gast war für eine Woche, in dem Viertel, sind nur blaue Fragezeichen. Oh. Da liegen vielleicht zwischen 100 Mysteries, liegen 2 Tradis. Ja. Ja, super. Und dagegen kannst du auch nicht cachen. Was fehlt, ist diese Open-Caching-Funktion, wo du auch die Ignores sehen kannst. Ja. Das finde ich einfach gut. Wo du sehen kannst, okay, X-User ignorieren den. Ist er vielleicht doch nicht ganz so gut. Also die meisten Namen, die ich kenne, sind eher so wie Ado. Das sind so Leute, die echt Caches legen, wo ich weiß, boah, die will ich machen. Oder Mystvi. Die sprechen für Qualität. So, dann nähern wir uns Station 9. Sicher, dass wir das Richtige eingegeben haben. So, jetzt sind wir an die Location für Station 9. Und die sieht erstaunlich nicht treffend aus. Hier sind wir richtig. Das heißt, Station 9 haben wir jetzt nicht gefunden. Wir sind hier mit absoluter Sicherheit falsch. Das sieht man sowohl auf der Karte als auch an der Location selber. Fragt sich, was wir bei 8 falsch verstanden haben sollen. Das ist mir immer noch nicht klar. Was ich jetzt gerade sehe von der Ecke, wo die ganzen Ködel hier sind, ist eigentlich so eine Zone, wo sich die Rehe zurückziehen. Aber dieses mit den Jägern, also ich weiß nicht. Schreiben, um jetzt Leute rauszuholen, ja, aus dem Wald. andererseits sagen, die Geocacher, ach, ist doch alles nicht so wild und irgendwo dazwischen liegt der. Ja, ja, natürlich. Also wenn wir das jetzt so, wie wir das jetzt eingegeben haben, gefunden hätten, hätte ich das eine gute Idee gefunden. Das nenne ich aber mal ein richtiges Vogelhaus. Was sind das für 30 Leute oder was? Da haben wir wieder aus 3 gleich 6 Kilometer gemacht. Aber da fehlt uns unter Umständen ein Buchstabe, ne? Kann natürlich sein. Da hat einen Hinweis reingepackt. So, 10. Station. Das passt. Oh, da muss ich wieder aufschreiben hier. Ja, das soll ich noch aufschreiben, dass hier nichts wild ist. Ja, dann mache ich aber so lange aus, dann brauche ich nicht so viel rausschneiden. Das hier doch. Ah. Ja, ja. Diese Station 11. Ich muss insgesamt 13 sein. Ja, das ist komisch. Was war das jetzt für ein? Augenblick muss ich mal eben nochmal wieder. Oh, was soll denn das jetzt hier? Ja, die 10. Station war das Objekt. Dann haben wir hier die 11. Station. Ja. Du hast jetzt die Koordinaten eingegeben. Ja, von dem nächsten. Ja, ich habe jetzt hier 1 Meter, ich bin von 0. Und es steht hier drin, Achtung, Behälter dort belassen, nur den Deckel öffnen. Aha. Vor Ort wirst du schon sehen, warum. Oder ist das 0? Ja, aber auch das ist nicht mehr zu lesen. Hier findest du einen Hinweis, wie du einen Teil der unterwegs gesammelten Zahlen zu verwenden hast. Und schon geht es zum Finale des Multis. Hierzu noch ein wichtiger Hinweis, bitte vom Cache nur den Deckel öffnen. Hier. Das ist das, was wir brauchen. Wenn man alles lesen würde, wäre man ein Mädchen. Kann ich nur jedem sagen, der den macht. Vorher lesen. Spart Meter. Jetzt kommt sozusagen der spannende Teil. Wir gehen mit Zahlen, wo wir nicht genau sicher sind, ob die alle stimmen. In eine Richtung, wo wir nicht um 6 Grad zumindest nicht genau wissen, ob wir auch richtig sind. Und suchen dann etwas, wo wir aber nicht wissen, was. Zum Profi-Cacher des Jahres wären wir so nicht gewählt. Obwohl, wenn ich jetzt überlege, wann haben wir uns getroffen? 9:30 Uhr. Ja, hat uns das Geokränzchen 3 schöne Stunden immerhin beschert. Die sind aber schnell rumgegangen, muss ich sagen. Ich war sogar schon überrascht, dass es überhaupt so hohe Abrufzahlen hatte. Nein, ich habe Heike gesagt und meiner Mutter. Vor unseren Autos schippt jetzt der Bauer mit seinem Trecker das Laub weg. Also man ist hier wirklich gut unter Beobachtung. Der Hundemuggel war bestimmt auch losgeschickt worden. Geh mal gucken, was die da oben machen. Die müssen da sein, wo wir die Büchse haben verschwinden lassen. Wir sehen das mit unserem Zahlenmischmasch noch finden. Das sind wir echt gut. Ja. Alle haben irgendwelche Zahlen aufgeschrieben. Ist das hier so eine Art Blockwartübergabepunkt? Ja, und wozu waren die Zahlen von dem, wo wir beobachtet wurden? Da hinten liegt so viel übereinander. Hat das was zu bedeuten? Aber das ist eigentlich zu weit weg. Put, sammeln. Boah, das nenne ich mal einen Hasengrill. Schöne Dose, meine Güte. Boah, was eine Dose. Ah, du hast auch so der Gedanke, ja. Und wie die Dose zu öffnen ist, sollte hoffentlich klar sein. Ja, da muss ich gestehen, das ist mir nicht klar. Das sieht auch so ein bisschen wackelig und hakelig aus, ne? Ja, aber was willst du denn da verkehrt machen? Das finde ich wieder... Mach mal andersrum die Zahl praktisch. Zusatzaufgabe denken. Was für eine Zusatzaufgabe? Was hast du bei W aufgeschrieben? Das war doch die Zusatzaufgabe irgendwie, oder? Ich weiß auch gar nicht, was man mit der Zusatzaufgabe machen soll. Auch was wir da am Anfang aufgeschrieben. Gibst du mir mal deinen Zettel? Irgendwo hatte ich doch oft geschrieben T, N. Ja, tun aus. Wir haben hier X. X haben wir auch nicht benutzt, ne? Guck mal, wir haben hier auch immer noch dieses vom Anfang. Da weiß ich immer noch nicht, was das soll. Wenn sie Mysteries legen wollen, dann sollen sie Mysteries legen. Ich fand den Cache jetzt insgesamt sehr schön. Aber ich muss dir ganz ehrlich gestehen, dass die eine Station da mit den Koordinaten nicht geklappt hat, finde ich schon ärgerlich, weil was soll man denn dafür ein Wissen haben? Also meins reicht dafür nicht. Aber das Ding hier finde ich den Witz mit dem Final. Also der Final ist eine tolle Box, seit langem nicht so eine schöne große Box gesehen. Aber findest du das verständlich? Da ist sofort klar, ich wäre da nicht drauf gekommen. Ich sehe den Sinn auch immer noch nicht. So, wir sind Nebudim, Zibalba 01. Ich denke mal an, ich weiß irgendwie, ich komme mal auf Helix. Komm ich. Nee, L, mit den Mitte, das L. Das H weiß ich noch, aber irgendwie. Also die Zahl finde ich jedenfalls nicht unbedingt eingängig. Also so, was sagen wir, fazitmäßig kann man den empfehlen. Sollte noch mal warten, bis hier jetzt irgendwann mal ein Lock kommt, aber dass die Station 4 machen. Ja, die Station 4 müssen sie auf jeden Fall mal reparieren. Das weiß ich ja, Station 4 wird er jetzt angehen, vielleicht sogar heute Nachmittag schon. Beim Final wäre ein Hint vielleicht auch noch nicht schlecht. Also ich wäre jetzt auf diese Zahlenkombination so schnell nicht gekommen. Die finde ich auch immer noch nicht wirklich eingängig. Also, wobei das dem Cache jetzt, ja doch, das schadet dem Cache, wenn die Leute nämlich hier ankommen und das dann nicht schaffen, ist das schon irgendwie nervig. Das ist gut, ja. Wenn wir jetzt keinen Telefonjoker gehabt hätten, ja, dann wäre man da dran gescheitert. Ja, letztendlich schon, ja. Weil das ist schade, der Rest vom Cache war wirklich klasse. Du konntest ja sogar die eine Station überspringen. Obwohl das mit den Buchstaben ehrlich gesagt ein bisschen wirr wirkte. Ich weiß jetzt immer noch nicht, was wir mit der Zusatzaufgabe sollen. Ist da was an mir vorbeigegangen? Oder? Irgendwo fehlt mir der ganz logische Kreis. Ja, genau. Wir haben ein paar Buchstaben nicht benutzt. Wir haben dieses eine, was wir abgelesen haben, nicht benutzt. Ja. Wir haben das W jetzt oder was da diese Zusatzaufgabe nicht benutzt. Also irgendwie. Oh, das ist über. Aber gut, über ist ja nicht so viel. Ja, okay. Aber es ist schon mehr. Also der Cache ist klasse, aber er hat schon seine Merkwürdigkeiten. Also ja, also super. Wir eine Weile haben. Läuft das Ding noch? Ja, es läuft noch. Jetzt, warum stehen die da und gucken da jetzt lang? Kommt die Polizei und prüft erstmal, was wir hier machen. Ich fasse es nicht. Falls wir uns interviewen, aber, lassen wir ruhig mit auf. Ja, das lasse ich laufen. Aber auf dem hier rum, oder zur Seite, die sind wegen uns hier gewesen. Da werde ich mit dir. Ich lache mich tot, ey. Jetzt kommt hier echt die Polizei an. Wer hat denn jetzt, welcher Blockwart hat denn angerufen hier? Ja, ist das geil. Jetzt wird er oben erstmal gefragt, bestimmt. Siehst du, jetzt ist er mal ein Bauern. Die stehen doch da nicht umsonst jetzt oben. Die hat doch einer angerufen. Das ist ja unglaublich. Ich habe mir doch keiner erzählt, dass die hier normalerweise Streife fahren am Arsch der Welt. Hier, ist das, hier sind die Straßen zu Ende. Jetzt kommt der Polizeiwagen wieder. Sorry, das ist dermaßen absurd, ey. Ich gehe gleich mal hin und sage, such dir die Koordinaten, müsst ihr mal an dem Schild gucken. Wir kennen ihn ja dann, die Zahlenkombination zu rufen. Ne? Ja, nur fotografieren ihn auch, oder? Ihn auch provozieren. Cashen passt dann am besten.